Aus Anlass des 56. Jahrestages des Beginns der Führung der Sonnenrevolution durch Genossen Kim Jong-il veröffentlichte die peruanisch-koreanische Freundschafts- und Kulturgesellschaft am 17. August auf ihrer Internet-Homepage einen Beitrag mit dem Titel »Der Tag von Sonnen in Korea«. Und zum Tag von Sonnen berichtete jüngst die russische Internet-Nachrichtenagentur Yeropay Dewe über die Verdienste vom Genossen Kim Jong-il um die Sonnenrevolution.